أحبوهم بدروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. رُكيا، ولا سيس رُكيا، رُكيا زين، فاتة، آيات، أذكار، ذكر، دي einem Kranken gelesen werden, damit geheilt wird mit Allahs tabaraka taala Erlaubnis, damit Allah subhanahu wa taala ihn heilt durch diese Wörter, die du auf ihn oder ihm rezitiert hast oder gesprochen hast. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Das ist dieses Thema, worüber wir heute sprechen wollen. شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم. Also Quran ist eine Heilung für sich, eine Heilung von Allah subhanahu wa ta'ala. Die heiligen Wörter Allahs, die gesegneten Wörter Gottes der Barik wa ta'ala sind eine Heilung. ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم. Es gibt zwei Arten von dieser Rukya. Die eine ist Rukya Scharia. Die Rukya, die Heilung mit Allahs subhanahu wa ta'ala gesegneten Wörtern, und das ist der Koran, oder mit den Azkar oder Ad'iyya. Ad'iyya ist Mehrzahl von Dua. Dua, die der Prophet uns beigebracht hat, damit wir uns zum Beispiel heilen mit Allahs Erlaubnis. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, welche Dua liest du? A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajiduhu wa uhadir. Siebenmal. Und die Schmerzen gehen weg. Wer kann diese Dua von uns? Nur wenige. Das ist Heilung mit Sunnah, die Wörter des Propheten. Oder mit Koran, die Wörter Allahs. Das heißt Rukya Shar'iyya. قوم عثروا في الأرض بغيا فاقصروهم إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم فاكتروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا. الله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة. فمن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. عليكم السلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Heute werden wir mit Allahs tabaraka taala Erlaubnis über die Ruqa sprechen. Ruqa, bei euch ist bekannt Rukya. Rukya, und was ist Rukya? Rukya sind Wörter, Ayat, Azkar, Zikr, die einem Kranken gelesen werden, damit geheilt wird mit Allahs tabaraka taala Erlaubnis. Damit Allah subhanahu wa ta'ala ihn heilt durch diese Wörter, die du auf ihn oder ihm rezitiert hast oder gesprochen hast. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Das ist dieses Thema, worüber wir heute sprechen wollen. In der arabischen Sprache sagt man zu Ruqa, Ruqa ist Einzahl und Ruqya ist Mehrzahl. Zu Ta'widat oder Mu'awidat sind Wörter, die einen beschützen. Wörter, die einen beschützen. Diese Rukia, Ruka oder Rukia, gab es in Mekka bei den Mushrikin, vor dem Islam. Bevor der Prophet, bevor Allah Ta'ala ihn geschickt hat mit der Offenbarung, mit seinen heiligen Wörtern, als was? Als Heilung für das, was in der Brust ist, für die Herzen und für die Seelen. Also Koran ist eine Heilung für sich. Eine Heilung von Allah subhanahu wa ta'ala. Die heiligen Wörter Allahs, die gesegneten Wörter Gottes, der Barak wa ta'ala, sind eine Heilung. Die Mushrikin hatten auch solche Wörter, mit denen sie ihre Kranken geheilt haben. Aber diese Wörter sind Offenbarungen von Dschinn gewesen und von Shayatin. Sprüche, Wörter, mit denen sie ihre Kranken geheilt haben, indem sie ihnen diese Wörter zitiert haben, die ihnen der Shaitan oder der Dschinn persönlich beigebracht hat. Sie haben also versucht, dem Dschinn oder dem Dschinn näher zu kommen, indem sie rufen und von denen solche Wörter lernen, in verschiedenen Sprachen, in Sprachen, die sie selber nicht verstehen. Weil die Dschinn können verschiedene Sprachen. Wir haben sicher gesehen, wenn ihr einmal dabei seid, ein Mensch, der einen Dschinn in sich hat, er spricht plötzlich alle möglichen Sprachen. Wenn der Qari, der Imam, der Sheikh, der Koran liest, um ihn zu heilen, und er provoziert diesen Dschinn aus, er beginnt aus dem Menschen zu sprechen, der Dschinn, subhanallah. Und er spricht plötzlich Hebräisch, er spricht Latein, er spricht Sprachen, die er normalerweise nicht kennt. Und du bist der Zeuge, dass er diese Sprache nie vorher gelernt hat. Je nachdem, wie viel Wissen dieser Dschinn hat, der in ihm steckt, durch den Sihr zum Beispiel oder durch irgendwas anderes. Und ihr wisst, wir haben darüber gesprochen, wann kann ein Dschinn in dich reinkommen und wann nicht und so weiter und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Zeit vor dem Islam, diese Zeit der Jahiliyyah, des Schirks in Mekka, beschreibt sie präzise, dass die Menschen, die damals in Mekka gelebt haben, die Mushrikin, was haben sie gemacht? كانوا يعبدون الرجال من الجن فزادوهم رهقا. Sie haben die Männer unter den Dschinn angebetet, sie haben ihnen ihre Gottesdienste, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren, haben sie zu diesen Dschinn, zu diesen Dämonen gerichtet. فزادوهم رهقا. Was haben die Dschinn ihnen gegeben dafür? Sie haben ihnen die Angst nur noch vergrößert. Ihre Angst vor den Dschinn wurde immer nur noch größer. Ein Muslim hat keine Angst vor Dschinn und auch keine Angst vor Shaitan. Die Mushrikin haben Angst, fürchterliche Angst vor den Dschinn. Zum Beispiel in den muslimischen Ländern. Du redest über Koran, über Sunna, über Hurul Ain, über Dschihad fi Sabilillah. Nichts. Die Herzen sind kalt. Warum? Weil sie in Herzen keinen Tauhid haben. Das Herz ist voll mit diesen Eiter des Schirks. Eitrige Herzen. Aber wenn du beginnst, über Dämonen zu sprechen, über Geister, über übernatürliche Kräfte, die passieren, und Hexen, die in der Nacht über den Friedhof liegen, alle bekommen Gänsehaut und haben plötzlich Angst. Warum? Wegen diesem Schirk, den sie in ihren Herzen tragen. Und leider Gottes, haben wir sehr viele solche Mushrikin in den muslimischen Völkern. Bei den Bosniern, bei den Türken, bei den Albanern, bei den Arabern. Sehr, sehr viele solche Kuffar, die sich dem Islam zuschreiben. Wenn er krank wird, wenn ihm das Kind krank wird, wenn er ein Problem hat, an wen wendet er sich? An Allah subhanahu wa ta'ala? Nein, er geht in irgendein abgelegenes Dorf in den Bergen zu irgendeinem angeblichen Hodja, der viel Ilum hat von seinem Großvater. Er hat irgendwelche besonderen Bücher geerbt von seinem Großvater. In diesen Büchern findest du nur wenige arabische Wörter. Es sind irgendwelche Wörter und Sprachen und Zeichen, die keiner kennt, nur dieser stinkerte Hodja, angebliche Hodja. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Er wendet sich an ihn und er schreibt ihm irgendein Schriftstück, das er bei sich tragen soll, und dann wird er geheilt von dieser Krankheit, die er hat. Wallahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn du zu einem Sheikh gehst, ein wahrer Sheikh, der mit Koran und Sunna heilt, dazu kommen wir inshallah ta'ala. Das erste, was er dich fragt, er fragt dich, betest du? Wenn du sagst nein, dann sagt er dir, dann kann man dir nicht helfen. Wenn du sagst, ja, ich bete, dann fragt er dich, machst du Zikr in der Früh und am Abend? Also diese Zikr, was in der Sunna erwähnt wurde. Machst du das? Ja? Das sagst du nein. Das heißt, damit musst du beginnen. Liest man Suratul Baqarah bei euch zu Hause? Sagst du nein. Suratul Baqarah, der Prophet Sallam sagt, macht nicht aus euren Häusern Kubur, Friedhöfe, Gräber. Versteht ihr mich? Ja? In einem Grab wird nicht Koran gelesen. Tote Menschen drinnen. Das war's. Die warten auf was? Bis sie aus der Erde wieder vor Allah stehen werden. Ja? Nackt, unbeschnitten, alleine. Obwohl die ganze Menschheit neben dir sein wird, du wirst dich so einsam fühlen wie niemals zuvor. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Muhim, er stellt dir solche Fragen. Aber ein Sahir, ein Zauberer mit einem islamischen Jubbe, wisst ihr, was Jubbe ist? Sahir, ein Zauberer, wie dieser Sahara von Pharao, von Firaun, mit islamischer Kleidung. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das erste, was er dich fragt, er sagt, wie ist der Familienname deiner Mutter? Was hat das mit meiner Krankheit zu tun? Ja, ich kann in der Nacht nicht schlafen, oder ich habe Schmerzen auf dieser Seite oder dieser, oder ich habe Kopfschmerzen, oder ich kann mich nicht in Gebet konzentrieren. Was hat der Familienname meiner Mutter damit zu tun? Ja? Zum Beispiel. Oder er sagt zu dir, kannst du mir ein Kleidungsstück von dir bringen? Und solche Sachen. Das sind sofort Zeichen von einem Sahir. La hawla wa la quwwata illa billah. Dass wir wieder zurück zu unserem Thema kommen, inshallah ta'ala. Rukya. Aywa. Es gibt zwei Arten von dieser Rukya. Die eine ist Rukya Shar'iyya. Die Rukya, die Heilung mit Allahs subhanahu wa ta'ala gesegneten Wörtern, und das ist der Koran, oder mit den Adhkar oder Ad'iyya. Ad'iyya ist Mehrzahl von Dua. Dua, die der Prophet uns beigebracht hat, damit wir uns zum Beispiel heilen mit Allahs Erlaubnis. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, welche Dua liest du? A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajiduhu wa uhadir. Siebenmal. Und die Schmerzen gehen weg. Wer kann diese Dua von uns? Nur wenige. Ja? Du gehst deinen Bruder besuchen, und der Prophet sagt, wer einen Muslim, einen kranken Bruder besuchen geht, er geht einen Weg, einen Palmenweg des Paradieses. Ja, dieser Weg, wenn du zu ihm gehst und zu ihm sagst, siebenmal, As-salullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, en yeshfiek, wird ihn Allah heilen. Das sagt der Prophet. Das ist Heilung mit Sunnah. Die Wörter des Propheten. Oder mit Koran, die Wörter Allahs, Tabaraka Ta'ala. Das heißt Rukya Shar'iyya, die Heilung mit Allahs, Tabaraka Ta'ala, gesegneten Wörtern. Oder die Sunna, die Dua des Propheten Al-Mubaraka. Das ist die erlaubte Art von Rukya. Und die andere, das ist die verbotene Rukya, die verboten ist. Halas? Aywa. Diese Rukya Shar'iyya, die hat drei Voraussetzungen, die erwähnen wir hier. Die erste, أن تكون بلسان عربي مبين وما يعرف معناه. An erster Stelle, diese Rukya, diese Rezitation, dieses Lesen muss auf Arabisch sein. Hocharabisch, nicht irgendein Dialekt, sondern بلسان عربي مبين. Klares Arabisch. Dass jeder versteht, dass man genau das versteht, was derjenige, der die Rukya liest, was er sagt. Ja? Nicht, dass er dir kommt mit irgendeinem algerischen oder irgendeinem Dialekt aus der Wüste und dir irgendwas daher plappert. Wen ruft er da? Allah tabaraka ta'ala oder irgendeinen Djinn von ihm? Einen Shaitan, bei dem er sich verpflichtet hat, ihm zu dienen. Und das ist es. Deswegen sagt der Prophet, Haddu Sahir Ad-Darbu Bis-Saif. Die Strafe für den Zauberer ist ein Schlag mit dem Schwert. Bil-Ijma, bei allen islamischen Gelehrten und bei allen vier Mezheb, falls jemand auf diese Karte spielen will, ich bin Shafi, ich bin Hanbali, ich bin Hanafi, ich bin Maliki, bei allen Mezahib. La hawla wa la quwwata illa billah. Sehr oft, wenn du mit jemandem diskutierst, du versuchst ihm etwas beizubringen von dieser Religion, du siehst dich verpflichtet, weil er ist ein Jahil, er weiß nicht. Womit er antwortet, er sagt, ich bin Hanafi. Ich bin so und so. Sagen wir, du bist Hanafi? Wie viele Bücher kennst du von Mazhab al-Hanafi? Die wichtigsten Bücher. Ja? Wer sind die wichtigsten Ulema? A'immatu in Mazhab al-Hanafi. Ja? Er sagt, ich bin Hanbali. Sag mir die wichtigsten Bücher von Mazhab al-Hanbali. Die wichtigsten Bücher von Mazhab al-Maliki. Wenn du ein Maliki bist, er kennt sich nicht mehr aus. Das hat er von irgendwem, hat er sich von irgendwem aufgeschnappt. Von irgendwem hat er das gehört. Und jetzt versucht er auf diese Tour. Ja? Er will nichts von dir annehmen. La hawla wa la quwwata illa billah. Was haben wir gesagt? Dass dieser Zikr, in welcher Sprache ist? Auf Arabisch. Nicht irgendeine andere Sprache. Auf Arabisch. Zweitens. An takuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Dass dieser Rukya, wenn du jemand ist krank und du liest ihm Rukya, damit Allah ihn heilt wegen seiner Krankheit. Egal um welche Krankheit es sich handelt. Ihr kennt es ja, er war ein, wie nennt man das? Ein Stammesführer. Ein Stammesführer. Ihn hat ein Skorpion gestochen. Und er war schon am Ende. Sie haben alles versucht. Da kam eine Gruppe von Sahaban. Ja, und die haben gefragt, habt ihr einen Raqi, also Raq, ein Arzt, ein Heiler? Ja? Was ist los? Unser Führer ist krank. Wir haben alles versucht. Wer ihn von euch heilen kann, er bekommt eine Belohnung. Und einer der Sahaba kam zu ihm, legte seine Hand auf ihn und las welche Sura? Surat al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Und der Mann ist aufgestanden, als wäre nichts passiert. Subhanallah. Ja? Die haben die Belohnung bekommen. Schafe haben sie bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, welche Zahl. Aber ihr könnt es nachforschen. Und dann könnt ihr uns sagen nächstes Mal, inshallah ta'ala. Ja? Die Zahl der Schafe, wie viele Schafe sie bekommen haben, das wird auch in dieser Überlieferung erwähnt. Die hatten Zweifel, ob das in Ordnung ist. Ja? Die haben es dem Propheten Salam erzählt und gesagt, ja, natürlich, bringt was davon, wenn ihr habt. Yalla, Bismillah. Von wo wusstest du, der Prophet Salam fragt ihn, von wo wusstest du, dass diese Sura heilen kann? Subhanallah. Wie haben die Sahaba gesprochen, als sie Koran gelesen haben? Mit ihren ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Überzeugung. Ja? Ich lese die Wörter Allahs, Tabarak wa Ta'ala, weil die sind gesegnet. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Wörter gelesen werden, ja? Nicht, dass die Kuffar davon rennen, sondern die Berge werden zerschmettert und zu Staub gemacht. Subhanallah. Die Berge werden zerlegt. Wie konnten die Sahaba, stellt euch bitte die Frage, ja? In nur ein paar Jahren, das sind ein paar Jahre, Habibi, könnt ihr euch erinnern, zum Beispiel, als die Amerikaner in Irak einmarschiert sind, oder in Afghanistan vor 10 Jahren. Ja? Subhanallah, das ist 10 Jahre, das ist so schnell vergangen. Der Prophet war nur 10 Jahre wo? Ja? In Medina. 10 Jahre war er in Medina, alayhi salatu wassalam. Ja? Was haben die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, mit diesem heiligen Koran, mit diesen heiligen Wörtern Gottes gemacht? Ja? Sie haben Persien zerstört. Persien, das größte und mächtigste Imperium, was es damals gab. Sie haben es was? Sie haben es zerstört. Ja? Die Römer haben sie kaputt gemacht. Die Römer konnten sich nach den Kämpfen mit den Muslimen nie wieder erholen. Das war ihr Ende. Ihr Untergang war wer? Die Muslime. Ja? Warum? Weil sie diesen Koran getragen haben mit Herz, mit ganzem Herzen und mit ganzer Überzeugung. Ja? Wir, ja? Allahumustan, wenn das so ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Ja? Ein gutes Zeichen sozusagen in unserer Zeit. In unserer Zeit. Wer so etwas macht, wir sagen, Alhamdulillah, wenn er Probleme hat, dann kommt er und liest, ja? Dann liest er einige Ayat aus dem Koran, damit sich sein Herz beruhigt, damit die Probleme weggehen. Ja? Immerhin, versteht ihr mich? Ich zum Beispiel, wenn ich niedergeschlagen bin, ja, ich öffne Surat al-Baqarah und lese sie von Anfang an. Und dann geht's los. Und es funktioniert jedes Mal, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber ich sage, die Sahaba haben das immer gemacht, das war ihr Alltag. Ihr Alltag war Koran. Die Wörter Allahs, der Barik Ta'ala. Aber Koran ist bei uns im Herzen nur dann, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir Probleme haben. Hm? Koran hilft, zweifellos. Das ist die Heilung unserer Herzen. Und wer die Heilung oder die Kraft oder Stolz oder Sieg irgendwo anders sucht und nicht im Koran, Allah wird ihn tabaraka ta'ala erniedrigen und er wird der Verlierer sein. In dieser und in der nächsten Welt. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Die Sahaba aber nicht. Sie haben mit diesem Buch gelebt. Ja? Aisha, radiallahu anha, die Frau des Propheten, wurde gefragt über den Akhlaq, das Benehmen vom Propheten. Was sagte sie? Kana khuluquhu Quran. Sein Benehmen, das Benehmen des Propheten war der Koran. Ja? Wenn du ihn siehst, du siehst in ihm Koran. Alles, was er sagt, wie er sich benimmt, wie er, alles Koran, subhanallah. Die Wörter Gottes, und all, was in diesen Wörtern drinnen ist, in diesen Ayat, die Ahkam, das Handeln nach diesen Ahkam. Wenn er dir einen weisen Ratschlag geben möchte, wen erwähnt er? Wen erwähnt er? Keine Ahnung, irgendwelche Philosophen von den Kuffar. Nein, er erwähnt ja Musa, a.s., Yusuf, a.s., Ratschläge von den früheren Propheten. Aber in unserer Zeit, was kannst du von einem Ratschlag bekommen? Albert Einstein hat dies gesagt, Isaac Newton hat das gesagt, laut Tolstoi erwähnt in seinem Buch so und so, dieser russische Schriftsteller. Und keine Ahnung, was noch größere Schwachköpfe als die erwähnen sie. Ich habe mit deinem Bruder über Rukia gesprochen. Nein. Und er hat mir also erklärt, dass man Rukia eher besser nicht machen sollte. Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Darüber reden wir inshallah ta'ala. Aywa, das ist eine ganz andere Geschichte und darüber reden wir mit Allah tabaraka ta'ala. Aywa. Diese Rukya muss mit was sein? Ha? Mit den Wörtern Allahs, also das, was Allah sagt. Was ist das, was Allah sagt? Koran. Koran sind Allahs Wörter tabaraka ta'ala, seine heiligen Wörter. Damit liest man Rukya, damit kann man jemanden heilen und mit Allahs subhanahu wa ta'ala Eigenschaften. Ja? Und mit seinen Namen. Ja? Mit seinen Namen. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Jemand ist krank und du kommst und liest Ayat aus dem Koran. Zum Beispiel die Rukya Shar'iyya, viele Shuyuch, ja? In den früheren Generationen und in den späteren Generationen haben diese ganze Rukya Shar'iyya ist aufgeschrieben. Bestimmte Ayat aus dem Koran, ja? Aufgeteilt. Suratul Fatiha an erster Stelle. Ja? Der erste Teil von Suratul Baqarah. Dann einige Teile aus der Mitte, die letzten Ayat von Surat al-Baqarah, Ayat al-Kursi zum Beispiel, und dann einige Ayat aus Al-Imran, und so weiter und so weiter. Diese Ayat sind die beste Heilung, zweifellos. Ja? Da wird Allah subhanahu wa ta'ala Namen erwähnt, seine schönen Namen und seine perfekten Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Ja? Damit ist die Rukya. Und dritte Sache, Allah يعتمد عليها اعتمادا كليا بل يعتقد ان الرقيه لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى und dritte Sache, er darf sich auf keinen Fall auf die Rukya verlassen, auf diese Rezitation Koran oder Sunna, dass er sich komplett auf diese Sache verlässt. Er muss überzeugt sein, dass der einzige, der heilt, wer ist? Allah tabaraka wa ta'ala. Und genau das ist die Sache, die vielen Menschen, den meisten Menschen fehlt. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen kommen ständig welche und sagen, darf ich diese Temima tragen? Temima, diese Muska. Darf man nicht? Mein Hodge hat gesagt, man darf. Auf wen hast du dich verlassen? Sag mir das. Auf wen hast du dich verlassen, als du dir das umgehangen hast, um den Hals? Wer ist derjenige, der dich heilen wird? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Genau das wissen die Leute nicht. Er denkt, das ist irgend so ein, keine Ahnung, wie heißt dieser grüne Stein von Superman, der ihn gestört hat? Nein, dieser grüne Stein. Kryptonit, ja. Wo sind die Comic-Leser? Ja? Das ist irgendwas, das strahlt und so. Und das ist lächerlich. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Viele dieser Muskat haben wir geöffnet, selber geöffnet. Ja? Kein einziger arabischer Buchstabe steht drinnen. Irgendwelche Sterndal, irgendwelche Sternchen, irgendwelche Schlangen sind gezeichnet, Skorpione, Schwerter. Wallahi, haben wir selber gegeben und geschaut. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Auch wenn da Koran wäre, wäre es trotzdem verboten. Auch wenn da Koran wäre, wäre es trotzdem verboten. Und das erwähnen wir im nächsten Kapitel mit Allahs Tabaraka Ta'ala Erlaubnis. Aywa. Jetzt kommen wir zu der Rukya Memnua, also die verbotene Rukya, die nicht erlaubt ist. Hier, التي احتمل فيها شرط او اكثر من شروط رقية شرعية das ist diejenige Rukia, bei denen einer oder alle dieser drei Voraussetzungen fehlen. Entweder einer dieser Voraussetzungen oder alle drei, die wir gerade erwähnt haben. Was war das? Dass es auf Arabisch ist, klar und deutlich. Dass es Allahs Wörter sind, oder Allahs Namen oder Eigenschaften. Und dritte Sache, dass er sich nicht komplett auf diese Rukia verlässt, sondern dass er muss hundertprozentig überzeugt sein, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala der Heiler ist. Wenn Allah dir die Heilung geben möchte, Allahs, wenn Allah dich nicht heilen will, dann ruf alle Schuyuch der ganzen Welt, sie sollen kommen und Tag und Nacht dir Koran lesen, es gibt keine Heilung für dich. Allah ist der, der heilt. Manchmal reicht es nur, dass du sagst, oh Allah, heile mich. Nur das, sonst gar nichts, wegen deinem Tawhid, den du im Herzen hast, und deine Überzeugung, die Stärke, dass Allah einzig und alleine der Heiler ist. Dass du nur sagst, ja Allah, heile mich. Dass du deine Schwäche und deine dass du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigst. Und dass du dich Eschismo, yani Al-Khushua, Demut. Dass du demütig, dass du ihn bittest, dass du ihn zeigst, dass du wirklich keine Hilfe und keine Kraft, du hast niemanden, der dir helfen kann. Niemanden. Obwohl alle da sind. Du hast die besten Ärzte auf der Welt. Und du musst sie nicht einmal bezahlen. Krankenkasse zahlt alles für dich. Aber du willst niemanden. Weil du weißt, das sind alles Sklaven, Diener Allahs. Die sind selber schwach. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nicht helfen würde, sie würden nicht einmal in der Früh aufstehen können. Das war's. Er legt sie hin und steht nie wieder auf. Und du sagst dich von allen los, von allen Kräften, was man halt Kraft nennen kann. Und stellst dich vor Allah und sagst, Allah, niemand kann mir helfen außer dir. Mit dieser Ehrlichkeit, mit dieser Überzeugung. Ist das schwer für Allah subhanahu wa ta'ala? Ist das schwer für Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala Entscheidung ist zwischen zwei Buchstaben. Kaf und Nun. Was ist Kaf und Nun? Kun. Kun fayakun. Er sagt, sei es und es wird. Halas. Versteht ihr mich, Barakallah? Das ist dieser Tawhid. Und da kommen wir zu dieser Frage, wo der Professor mir sagt, 70.000 von meiner Umma werden ins Paradies eintreten, ohne irgendein Gericht, dass sie für irgendwas gefragt werden. Sie werden überhaupt nicht befragt. Hast du gemacht, warum hast du? Die werden einfach ins Paradies eintreten. 70.000. In einer anderen Überlieferung, mit jedem Einzelnen noch 70.000 dazu. Welche sind das? Die nicht abergläubig sind. Und unter anderem erwähnt der Professor diejenigen, die niemanden bitten, dass er ihnen Rukya liest. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Rukya, dass jemand dir Rukya liest, ist zweifellos erlaubt. Ohne Wenn und Aber. Du selber, du kannst Rukya nicht lesen. Koran kannst du nicht auswendig. Arabische Buchstaben kannst du nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und du weißt, dass nur Allah der Heiler ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es ist zweifellos erlaubt, dass du jemanden bittest, der das kann, dass er dir diese Rukya liest. Verstehst du mich? Aber auch wenn er dir diese Rukya liest und du bist hundertprozentig überzeugt, dass nur Allah der Heiler ist, dann ist das inshallah ta'ala kein Problem. Verstehst du mich, Barakallahu? Ganz besonders in unserem Fall. Die meisten von uns leiden an den schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Aber die Leute wollen es nicht zugeben. Krankheiten des Herzens. Die Sünden und die Harame haben die Herzen zerstört. Haben sie kaputt gemacht. Er will es nicht zugeben. Er will seine Ängste nicht sagen. Versteht ihr mich, Barakallahu? Die Kuffar, zum Beispiel die Christen, sie haben gewusst, die Psyche des Menschen ist so, Allah hat ihn so erschaffen, er kann sich nicht befreien, wenn er seine Sünde nicht los wird. Er kann sich nicht befreien. Deswegen haben sie eine, wie heißt das? Beichte. Beichte. Du gehst zu diesem einen Priester und du sagst, Vater, ich habe gesündigt. Und er sagt dir, was hast du gemacht? Du sagst, ja, ich habe 30 Menschen im Irak niedergeschossen mit Scharfschützengewehr. Und er sagt, ja, kein Problem, liest du 30 Mal Vater unser und dir wird, soll verziehen werden. Und du bist frei von Sünden, spazierst einfach raus und ermordest einfach Muslime, kein Problem. Zahlen sowieso, ja? Zahlen musst du sowieso, die Kirchensteuer, ohne Wenn und Aber. Verstehst du mich? Aber du musst das, ja? Bei uns Muslimen, bei wem sprechen wir uns aus? Wen bitten wir? Ja? Wen bitten wir, dass er uns verzeiht? Denjenigen, der eine einzige, keiner kann dir die Sünden verzeihen außer ihm. Und keiner kann sich bei ihm einsetzen. Es gibt keine Schefa. Das sind Wörter von, das sind diese Schefa. Ich bitte ihn um meine Schefa, oder er soll mir Schefa machen, oder der Prophet soll für mich Schefa machen, er soll sich für mich einsetzen. Das sind Wörter von Schwachköpfen. Schefa darf nur der machen, dem Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, dass er sie macht. Und Schefa darf man nur für den machen, mit dem Allah zufrieden ist, dass man Schefa für ihn macht. An wen wendest du dich mit deinen Problemen? An den einzigen, an den Allah, der dir was? Nur er kann dir deine Probleme lösen, sonst niemand. Und keiner kann sich da einmischen. Keiner kann dich also Fürsprache machen oder sich für dich einsetzen. Niemand. Er alleine, Tabarakatallah, trifft die Entscheidung. In deinem Fall und in jedem anderen Fall. Verstehst du mich? Wieso sollst du dann zu jemandem gehen und sagen, soll, schreib mir Rukia oder mach mir dies oder mach mir das. Das ist das damit gemeint. Du selber musst den Tauhid lernen. Du selber musst die Einzigartigkeit Allahs Tabarakatallah lernen. Wie? Durch Koran. Jede Aya, fast jede Aya endet wie? Inna Allah Azizun Hakim. Inna Allah Shadidul Iqab. Inna Allah Ghafurur Rahim. Fast jede Aya endet mit einer von Allahs Eigenschaften und Namen. Wieso lernst du sie nicht? Wenn der Professor mir sagt, Allah hat 100 Namen, ja? Weniger eins. 100 Namen, weniger eins. Also 99 Namen, die er im Koran oder in der Sunna erwähnt. Ja? Wer sie lernt, wer sie aufzählt, kommt ins Paradies. Wie aufzählen? Dass du lernst, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al... Ja? Nein. Dass du sie lernst mit deinem Herzen. Ja? Dass dieser Aziz, dieser starke, mächtige, große Gott, Tabarakatallah, ja? Dass du das mit deinem Herzen spürst. Ja? Wenn du sagst, Allah, das ist nicht irgendeine Sache. Ja? Subhanallah. Was sagt der Prophet Sallallahu alaihi wasallam? Wenn euch jemand mit Allah bittet, dass ihr ihm etwas gibt, dann gibt es ihm. Ja? Dieser Hadith, bei manchen Leuten ist das gar nichts. Aber bei manchen Leuten, ja, auch wenn er diesen Hadith nicht kennt, wenn du ihm sagst, Billah aleik, ja, Billah im Namen Allahs, er zögert nicht eine einzige Sekunde. Er sagt, okay, halas, halas, halas, halas. Das ist nicht ich bei deiner Mutter oder bei deinem Vater, dabei bei der Ehre deines Landes und die Ehre deines Stammes. Nein, er fragt dich, er bittet dich bei Allah, dem allmächtigen Gott, der Barakatala. Er hat Allah kennengelernt. Er kennt seinen Gott, der Barakatala. Weil Allah hat sich selbst im Koran beschrieben, wer er ist und was er von dir will. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das sind diejenigen, die ihre Probleme, ihre Krankheiten, damit wenden sie sich an Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, man wird diese Asbab, die in deiner Macht stehen, zum Beispiel du gehst, kaufst dir eine Aspirintablette, hast Kopfschmerzen. Ja? Du trinkst diese Aspirintablette, weil du weißt, da drin ist Siegelstoff, es verdünnt dein Blut, es tut es nicht verdünnen, sondern es macht es flüssiger. Dann fließt das Blut schneller, ja? Sauerstoff wird dadurch an bestimmte Zellen schneller, wie sagt man das, geliefert, und dann geht es dir besser. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, was passiert mit deinem Blut? Es wird zu teer. Es wird dickflüssig, dickflüssiger als Honig. Und du verreckst wie ein Würstchen, armes Würstchen. Ja? Und genau das ist ein Muslim, sich überzeugt. Ich nehme diesen Aspirin, Alhamdulillah, das wird, inshallah, mit Allahs Erlaubnis. Allah ist der Heiler. Allah ist der, der heilt. Versteht ihr mich? Ha? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aywa. Der Prophet sagt, inna ruqa wa tamaim wa tawlatu shirkun. Die Ruqya und Tamaim, Talismane und diese Muska. Und Tawla sind Shirk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das in diesem Hadith, überliefert von Imam Ahmed und von Imam At-Tirmidhi. Alas, barakallahu fikum. Und Imam Abu Dawud in seinem Sunan rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Was bedeutet Rukya, also Rukha, in diesem Fall Rukya und Tamaim, diese Talismane oder Muska, wie man sie nennt? Ja? Sind Schirk. Der Prophet sagt, es sind Schirk. Welche sind Schirk? Wenn diese Rukya ja, irgendwelche Zaubersprüche von den verfluchten Teufel sind. Ja? Und sowas gibt's. Sowas gibt's. Also ganz besonders, wie ich vorhin erwähnte, bei den muslimischen Völkern. Ja? Du gehst zu einer alten Frau. Ja? Die alte Frau hat äußerliche schöne Eigenschaften. Ja? Eine alte Frau mit Kopftuch, vielleicht betet sie, vielleicht nicht, aber vor allem in irgendeinem Dorf. Solche Frauen gibt es. Also die Brüder, die aus muslimischen Ländern unter Anführungszeichen kommen, wissen, was ich meine. Wenn sie ein kleines Kind auf der Straße trifft, sie gibt ihm einen Zuckerl und so, die Leute wenden sich an sie, weil sie ist weise und eine alte, 90, 100-jährige alte Frau. Und so, das Kind ist krank, irgendwas ist mit ihm passiert, sie bringen ihn zu dieser Frau und sie liest irgendwas und also tut sie ihn so Pusten in die Stirn. Und dann dreht sie um seinen Kopf irgendwas und erwähnt irgendwelche Wörter und ihm geht es dann besser. Was sind diese Wörter, die sie ihm zugeflüstert hat und so auf ihn gemacht hat? Ja? In sein Gesicht gepustet hat. Was ist das, was sie das gemacht hat? Wenn das Koran ist, ja? Wenn das Zikr ist vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wenn sie dabei Allahs Namen und Eigenschaften erwähnt hat, dann ist das Rukya Shar'iyya. Ja? Wenn sie aber irgendwas anderes erwähnt hat, es ist nicht auf Arabisch, es ist nicht aus dem Koran oder aus der Sunna, ja? Dann ist das was? Dann ist das diese verbotene Rukya. Wenn derjenige, das ist die dritte Voraussetzung, wenn derjenige sich nur auf die alte Frau und auf ihr Pusten ins Gesicht und Sputten ins Gesicht, wenn er sich nur auf das verlassen hat, dann ist er ein Kafir, ein Muschrik und seine Eltern genauso viel. Ja? Okay, das Kind vielleicht nicht, weil er weiß es ja nicht. Der Vater bringt ihn, Allah muss dann auch zu einem, keine Ahnung, zu einem Metzger, wenn es sein soll. Hauptsache der Kleine wird geheilt. La hawla wa la quwwata illa billah. Versteht ihr das? Ja? Die zweite Sache, diese Muska, diese Tamaim, diese Talismane. Der Prophet sagt, Men allaka tamimatan wukila ilayha. Derjenige, der eine Tamima aufhängt, er wird dieser Tamima überlassen. Du hängst eine Muska auf, der dir dein Hoja geschrieben hat. Der Prophet sagt, du wirst dieser Tamima, dieser Muska, wirst du überlassen. Halas! Du brauchst ja nicht Allah, dass er dich beschützt. Ja? Sonst hättest du das nicht aufgehängt. Du hängst es auf. Diese Tamaim kommen von wem? Wie wir am Anfang des Vortrages erwähnen. Von den Muschrikin aus Mekka. Ja? Von den Muschrikin aus Mekka. Sie haben ihren Kindern um den Hals Bänder gebunden und um Hand oder kreuzweise, also Hand und Fuß. Ja? Damit die Kinder beschützt werden von bösen Geistern und so. All das, was Muslime, sogenannte Muslime in unserer Zeit, von wem haben sie das geerbt? Von den Muschrikin. Von den Muschrikin? Und wir haben viele Muslime gesehen, an seinem Kind, er bindet hier ein Dings, rotes Bandel oder schwarzes Bandel und sein Fuß und so, er wird von bösen Dämonen geschützt. Das ist dieser Schirk. Schwarze haben auch viel so mit Kupfer und so. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala offenbart die Sura, in der dir verbietet, dass du Muska trägst, dass du irgendwelche Faden trägst, dass du irgendwas trägst, ja, und bringt dir selbst bei, wie du Allahs Schutz von Allah erbitten kannst. Ja. Kul a'udhu bi rabbil falak, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha wakab, wa min sharri naffathati fil uqad, wa min sharri naffathati fil uqad. Und ich bitte dich, also ich nehme Zuflucht bei dir, oh Allah. Du sagst es ja, du bittest. Allah bringt dir bei, wie du dich beschützen sollst. Wie du von Allah erbitten sollst, dass er dich beschützt. Allahs Schutz. Ja? Und ich bitte dich, ich nehme Zuflucht bei dir. Min sharri naffathati fil uqad. Vor den Frauen. Ja? Knotenbläserinnen, die in Knoten pusten. Sie bindet einen Knoten und erwähnt da, rezitiert da Wörter, die ja der Dschinn, der Dämon beigebracht hat. Und dann pustet sie. Und das wird geschlossen. Dann noch eins. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Und dann gibst du das und trägst es. Ja? Das ist eine, was? Eine Dämonendienerin. Eine Djinn-Dienerin. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das gibt es in unserer Zeit im Überfluss. La hawla wa la quwwata illa billah. Und wenn die Mu'minin kommen mit Allah, der Barakallahu erlaubt ist, dann wird mit denen, inshallah ta'ala, ein Wörtchen geredet. Bismillah. Aywa. Hasbunallahu. Wir nehmen Al-Wakil. Und das dritte Taula. Taula ist eine Art von diesen Talismanen. Ja? Sie wird geschrieben, also mit Hilfe von Djinn und mit Hilfe von Dämonen, damit der Mann seine Frau beginnt zu lieben. Oder damit die Frau ihren Mann beginnt zu lieben. Das ist eine Art von Sihr. Aber sie hat einen, der Professor hat diesen Ausdruck erwähnt, Taula. Es wird überliefert von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Dass er ist in sein Haus reingekommen und hat bei seiner Frau einen Faden um den Hals gesehen. Ja? Er hat ihn sofort ausgerissen, hat ihn in Stücke geschnitten und weggeschmissen. Er hat gesagt, in der Familie von Ibn Mas'ud ist es nicht erlaubt, dass man so etwas trägt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Vielleicht hat sie das nicht deswegen getragen, aus einem ganz anderen Grund. Ja? Als Schmuck und so. Wir wissen ja, wie reich die Sahaba waren. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn ihr euch erinnert, in der Hauptschule diese Freundschaftsbänder. Ja? Männer und Frauen mussten das lernen, also wie man das macht. Nein, weg damit. Wir brauchen das nicht. Das ist von Muschrikin. Versteht ihr mich? Diese ganzen Knoten. Oder dieser, hat jemand das Armband von Strache gesehen? Ja? Wer hat ihm das gegeben? Die Serben haben ihm das gegeben. Ja? Das ist ein serbisches Band mit Knoten drauf, wo diese Teufel-Zitate rezitiert worden sind. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, i'ridu alayya rukakum la ba'sa bi ruka ma lam yakun fihi shirk. I'ridu alayya rukakum. Zeigt mir eure Rukia. Also was liest ihr, wenn ihr jemanden Rukia macht? Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaban. Dann sagt er, la ba'sa bi ruka in lam yakun fiha shirk. Es ist kein Problem, dass man diese Rukia macht, wenn mit der Voraussetzung, dass da kein Schirk ist. Ja? Du erwähnst nicht irgendwelche Zitate oder du beschwörst irgendwelche Dämonen, oh ihr Dämonen des Meeres oder der Berge, hilfst diesem armen Kind und bla bla bla. Das machen die Kuffar, das machen diese angeblichen Muslime, diese angebliche nette muslimische Oma mit Kopftuch oder dieser Hodja mit diesem großen Kappel auf dem Kopf. Er beschwört diese Geister. Er würde das nie zugeben. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Übrigens, dieser letzte Hadith wird überliefert von Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jetzt kommen wir also, haben wir noch Zeit, zu Tamaim. Ja? Zu Tamaim, also diese Muska. Ja? Istilahan, ma yu'alliku bi'anaqi sibyan wa ghayrihim li daf'i al-'ayn. Ja? Diese Faden in der Scharia, Tamima, ja? Oder Muska, oder Talisman, oder wie auch immer, ja? Ist das, was den Kindern auf Hals aufgehängt wird, damit man sie vor dem bösen Auge beschützt. Das ist Tamima. Wegen dieser Tamima sagt der Prophet, wenn Allah katamimeten hukile ileiha, wer diese Muska oder diesen Talisman aufhängt, er wird diese Sache überlassen. Ja? Wir sagen, wenn man Ayat schreibt in dieser Muska, oder Hadithe, ist es trotzdem verboten. Was ist dann mit jemandem, der dieses blaue Auge aufhängt in seinem Auto? Oder er trägt es um den Hals? Ja? Was ist das? Was kann mir jemand sagen, was ist dieses blaue Auge ist? Von Juden schützt. Von dieser Vogel. Von Juden? Nein, es kommt von dieser Vogel. Was hat das mit Schutz zu tun? Das will ich wissen. Ja? Ja? Was hat das mit Schutz zu tun? Ja? Es hat überhaupt keinen Schutz, sondern es ist Schirk. Du verlässt dich auf dieses blaue Auge, anstatt dass du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Ja? Subhanallah, wie dumm müssen die Leute sein und wie viel müssen sie Kufr und Schirk in ihren Herzen tragen, damit sie so etwas aufhängen und glauben, das wird sie beschützen. Ja? Wenn du so tapfer bist, dann gib das um den Hals und lass dich von einem Scharfschützen besuchen. Ja? Wenn wir sehen, wie viel dich das besucht, wie viel dich das beschützen wird. Nein, Allah, das wird dich nicht beschützen. Allah ist der Einzige, der beschützt. Und Allah beschützt dich nicht wegen diesem blauen Auge. Wo ist der Beweis im Koran und Sunna? Wo? Nenn mir nur einen Beweis im Koran, dass dieses blaue Auge, Nawar, das ist von arabischen Nawar, der Blick, ja? Dass das dich retten oder beschützen kann. Ich kann mich erinnern, mit einigen Brüdern vor ein paar Monaten, wir waren bei einem türkischen Automechaniker. Ja, und im Hof ein Auto, ich glaube, es war ein Honda, 200 PS. Ja, Auto, mashallah, super. Das Erste, was mir aufgefallen ist, hinten beim Auspuff hängt so ein blaues Auge, Navar. Ja. Ich sage jetzt zu diesem Bruder, subhanallah, schau, was der aufgehängt, dieser Vollidiot, der glaubt, das wird ihn beschützen. Wallahi, am nächsten Tag, ich bin gekommen, auch wegen meinem Auto, das gleiche Auto steht wieder im Hof, total Schaden, Schrotthaufen. Ich frage den Automechaniker, ich sage, was ist los? Er sagt, so ein junger Türke hat das Auto, er wollte es mit mir testen, er hat es neu gekauft, wir sind rausgefahren, sofort Unfall, total Schaden. Ich sage zu ihm, weißt du warum? Wegen diesem Nazar-Auge, er glaubt, das hat ihn schützen. Er sagt, ja, das ist Batil. Sogar der Automechaniker sagt, das ist Batil. Ich sage, Alhamdulillah, gut, dass du das wenigstens begreifst, Alhamdulillah. Aber zum Beispiel, Aywa-Datum. Das ist schon eine gute Sache. Bitte? Aywa-Datum. Das ist eine Heilmethode. Ja. Ja, das ist eine Heilmethode. Auch ein Schutz, oder? Wenn du das auf nüchternen Magen isst. Nein, das ist... Bei Ajwa Datteln, der Prophet hat sie gesagt. Das ist ja das. Aber bei diesem blauen Auge haben wir nichts. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Aber bei den Ajwa Datteln, der Prophet sagt, wer in der Früh 7 davon isst, er hat Schutz vor den Jinn und vor dem Sihr. Ich kann mich nicht erinnern. Allahu Alam. Aywa. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Erstens, eine Tamima, in der also eine Muska oder ein Papier, oder was man dann zusammenwickelt und um den Hals trägt. Halas? Ja? Die erste Art ist die, wenn man drinnen Ayat aus dem Koran schreibt. Oder Dua von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Diese Art von Tamima, diese Art von Muska, die ist haram, die ist verboten. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat allgemein alle Tamim verboten. Wir brauchen jetzt einen, ja? Das ist ein allgemeiner Hukm. Ja? Allgemeiner Verbot, der gilt für alle Arten von Tamaim, für alle Arten von Talismanen. Damit wir sagen, nein, diese Art ist erlaubt, dafür brauchen wir einen Beweis. Und den haben wir nicht. Wie wir zum Beispiel gesagt haben, ja, alle Tiere mit Reißzähne sind haram. Ja, das bedeutet, auch die Hyäne ist haram. Aber auf der anderen Seite haben wir Hadith, ja, Sahih Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hyänenfleisch erlaubt. Zum Beispiel, ohne Wenn und Aber. Zum Beispiel, wir brauchen also einen Beweis, damit wir eine Ausnahme machen bei einer bestimmten Sache. Und bei diesem Muskat, wo Muskat ist auf Arabisch, Muskat, Mehrzahl, Muskat. Der Arabisch kann verstehen, was ich meine. Al-Muhim, Red Bull, Mehrzahl ist Red Bullat auf Arabisch, wenn wir wollen, zum Beispiel. Alas, wir brauchen einen Beweis, dass diese Muska, in der Ayat aus dem Koran steht oder irgendwas anderes, jemand wird kommen und sagen, ja, die Sahaba hatten solche Zettel, wo drauf Ayat waren und so weiter und so weiter. Was haben sie mit diesen Ayat gemacht? Haben sie sie gelernt, gelesen, vor dem Schlafen oder sonst irgendwas? Oder haben sie das in die Tasche gesteckt und haben sich darauf verlassen, wie das die Muschrikin in unserer Zeit machen? Ja? Betest du? Nein. Du betest nicht? Nein, ich bete nicht. Aber du tragst eine Muska, und gehst in Disco, du trägst deine Muskel, damit dich niemand niedersticht. Ich kenne Jugendliche, ich hatte solche Jugendliche als Freunde. Ja? Allahu Akbar. Und er glaubt, und er verlässt sich auf seine Muskel. So einer ist ein Kafir, Muschrik von oben bis unten. Warum? Weil das Verlassen. Wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Auf Allah verlasst euch, wenn ihr Gläubige seid, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auf wen hat er sich verlassen? Auch dieses Schriftstück, was in sein Urgroßvater geschrieben hat, oder irgendein anderer. La hawla wa la quwwata illa billah. Zweitens, die diese Muska tragen, wo Koran draufsteht, wohin gehen sie damit? Aufs Klo. Die gehen damit aufs Klo? Glaubst du, er tut das jedes Mal runternehmen und wenn er auf die Toilette geht? Nein, das tut er nicht. Aber er will schon eine Fetwa von irgendeinem Scheitan finden. Wir haben es in Plastik eingewickelt und dann mit einer Schutzfolie. Ja, die kommen mit Fetawa, die kommen mit Rechtssprüchen, die der Iblis selbst ihnen offenbart. Ja? damit sie Mujadala machen, damit sie, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch ist immer bereit, sich zu streiten, zu diskutieren. Das fragt sich der Professor, der sagt, at-tamaim shirk, Muska, diese Talismane sind Schirk. Und er sagt, nein, aber mein Urgroßvater, mein Hodja, mein Fulani, mein Sheikh. Sagst du, Allahs. Was willst du machen? Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Der Mensch ist immer bereit, sich zu streiten. Immer bereit zu diskutieren. Subhanallah. Und das Schlimmste ist, er diskutiert ohne Beweise. Hätte er Beweise, dann gewinnt wer? Der einen aufrechten, einen starken Beweis hat. Ja? Und verloren hat wer? Der keine Beweise hat. Aber nein, der diskutiert und bringt irgendwelche Beweise und benutzt seine Logik und Verstand und dies und das. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Die zweite Art von Tamaim, كالتي تكون من أسماء الجن والشياطين ويكون فيها طلاسم غير مفهومة فهذه محرمة قطعا وهي من الشرك لأن فيها تعلقا بغير الله. Zweite Art von Tamaim, von Talismanen und Muska, diese Muska, sind diejenigen, bei denen Namen von Jin und von Shayatin stehen. Es stehen undeutliche Wörter, keine arabischen klaren Wörter, damit du sagst, dieses Wort bedeutet das. Zum Beispiel. Oder, und zweitens, auf wen verlässt man sich da? Auf jemand anderen, nicht auf Allah. Wenn du dich auf jemand anderen verlässt und nicht auf Allah, was ist es dann? Wir haben über Tawakkul geredet. Könntest du dich erinnern? Tawakkul, das Vertrauen auf Allah, sich auf Allah verlassen. Wem gebührt das? Ja? Bei den Sachen, die nur Allah dir geben kann oder sie von dir wegnehmen kann. Bei diesen Sachen kannst du dich nur auf Allah verlassen. Wer ist derjenige, der heilt? Nur Allah. Wer ist derjenige, der dich beschützt? Nur Allah und sonst niemand, der Barak wa ta'ala. Und er trifft alleine die Entscheidung. Der Hodja hat da keine Entscheidung zu treffen. Ja? Deswegen, wenn du Schutz willst, bitte Allah, dass er dich beschützt, er wird dich beschützen. Aber mit welcher Voraussetzung? Mach das, was Allah dir befehlt. Ja? Hast nie eine Sajda in deinem Leben gemacht und du glaubst, Allah wird dich beschützen? Ja? Hast nichts für Allah getan und glaubst, Allah wird dich recht leiten. Nein, Allah, Allah wird dich nicht recht leiten. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Koran? Hudan lil muttaqin. Dhalik al kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Dieses Buch, es gibt keinen Zweifel an Aufrichtigkeit dieses Buches, ist Rechtleitung für wen? Für die Gottesfürchtigen, die Allah fürchten. Würdest du Allah fürchten? Würdest du nicht diese Sünden machen, subhanallah, und dich von Koran und Sunnah abwenden? La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, die schlimmste Sorte von Menschen sind die, die ständig bereit sind zu diskutieren, berufen sich aber nicht auf Koran und Sunna, sondern berufen sich auf ihre Tradition. Ja? Egal welche Tradition, arabische, türkische, albanische, tschetschenische, wisst ihr, wie viel diese Tradition wert ist? Ja? Sie ist weniger wert als eine zerquetschte Fliege oder eine zerquetschte Gelse an der Windschutzscheibe. Weniger wert, diese Tradition, arabische, türkische, albanische, bosnische und so weiter und so weiter. Wir haben keine, unsere Tradition ist Sunna. Unsere Tradition ist Koran und Sunna. Unsere Tradition ist was? Ja? Ja, aber bei uns ist Tradition, dass man, keine Ahnung, bei der Hochzeit in die Luft ballert. Nein, bei uns ist das nicht die Tradition. Hat der Prophet Sallallahu und die Sahaba, haben sie geballert? Nein. Ja, aber bei uns ist Tradition, wenn Bayram ist, dass wir ein Tanz machen, ein spezielles tschetschenisch-türkisches, afghanisches Tanz beim Yom am Bayram. Nein, das ist nicht unsere. Hat das haben das die Sahaba gemacht? Nein, haben wir es nicht. Das ist nicht unsere Tradition. Gibt es afghanische Tänze? Afghanen tanzen nicht. Gibt es Musik? Gibt es afghanische Musik? Zum Beispiel, jemand sagt, das ist unsere Tradition. Nein, Musik ist Haram im Islam. Wie kann Haram Tradition sein? La hawla wa la quwwata illa billah. Die Kaukasus sind der Welt mit dieser Tanzerei. Ich habe aber eine Frage, Achim. Wie ist es dann halt von diesem Jährigen, zum Beispiel, wenn er einen Islam macht, und steht da im Ayah vom Koran, und aber er glaubt, dass Allah Ta'ala von dieser Ayah vom Koran schützt. Aywa, so einer ist kein Kafir. So einer ist ein Muslim. Aber er macht eine große Sünde. Ja? Warum? Weil er glaubt, dieses Stück, das hilft das. Nein! Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran nicht offenbart, dass man ihn irgendwo schreibt und irgendwo aufhängt. Allah hat dir den Koran offenbart, damit du ihn liest und damit du danach handelst. Koran ist dein Gesetz. Es gibt kein Gesetz, anderes Gesetz für dich. Dafür hat Allah dir den Koran offenbart. Was ist im Koran? Was ist im Koran? Wer kann mir das sagen? Im Koran ist der Tauhid. An erster Stelle Tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala, Monotheismus, Allah wird beschrieben, Tabarik wa ta'ala. Erstens, Allah subhanahu wa ta'ala, Namen und Eigenschaften. Zweitens, Allah befehlt dir etwas oder er verbietet dir etwas. Also Gebote, Gesetze. Und dritte Sache, Geschichten von den früheren Propheten. Damit du aus denen eine Lehre ziehst. Allah hat ja ein Koran offenbart deswegen. Und nicht, dass du ihn irgendwo aufschreibst und irgendwo aufhängst. Wenn du weißt, dass Allah der Einzige ist, der dich heilt oder beschützt, wieso trägst du dann so etwas? Wieso trägst du das? Was beschützt dich in Wirklichkeit? Zikr beschützt dich. Zikr beschützt dich. Dieser Zikr, den du aus Koran und Sunna gelernt hast, das ist das, was dich beschützt. Und nicht irgendwelche Papiere, die du aufhängst. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Die haben Ayat. Du bist zu spät gekommen, glaube ich. Stimmt's? Alas, Pech gehabt. Wir haben das vorhin erwähnt. Barakallahu fikum. Die zu spät gekommen sind, wahrscheinlich sind sie gekommen dort, wo es so richtig begonnen hat zu kochen. Deswegen haben sie sich ein bisschen erschreckt, was ist das? Aber wer von Anfang da war, er hat gesehen, dass das, wie sagt man das, stufenweise ist die Sache eskaliert so richtig, Und nicht plötzlich, Barakallahu fikum. Und bei uns eskaliert die Sache also jedes Mal stufenweise. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Halas, wir hören die auf. صوتهم لا تتركوه وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شتتوهم وأسروهم اذبحوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم فجروهم